Reiter blieb noch unter Feigenbaume stehen. Doch er ist gelb und schon längst leer gegessen. Von Schnäbeln und von Mündern wem's zuerst geglückt. Wird in der nächsten Sommer grün und reich beladen sehen und kommt der Friede unterdessen. Mag es ein anderer sein, der hier die Feigen pflückt. Freiten Winter wohl.